Am Schlusse dieses einzig in seiner Art dastehenden Schimpfregens fängt dieser angenehme Zeitgenosse gar an zu drohen. Wenn ich es wagen sollte, dieser Abfertigung ein Wort entgegenzusetzen. Und wenn, was dann? Welches Los ist mir zugedacht? Das wird schon früher angedeutet. Ich soll geächtet, ich soll für vogelfrei erklärt werden. Der Schmähbruder von der Großloge kleidet das in folgende Form. Es ist eine Affenschande, dass ein Mann, wie ich, sich so tief erniedrigen darf, ohne von der allgemeinen Ächtung niedergestreckt zu werden. Also niedergestreckt soll ich werden. Ist kein Chamoeli da? Wie sagt doch Bruder Leschhorn, das Wesen der Freimaurerei ist Freiheit, ihr Wirken ist Liebe, ihr Streben ist Licht. Jawohl, dieses Licht, das uns arischen Deutschen die Freimaurer aufstecken wollen, kenne ich nun. Ich kenne auch ihre Liebe, ich kenne ihre Freiheit. Den Namen jedes edlen Anhängers der königlichen Kunst kenne ich allerdings nicht, weil er zu feige ist, sich zu nennen. Aber eines weiß ich bestimmt, es ist ein Jude. Auf den ungenannten Bruder der Großloge passt Arthur Schopenhauers kerniges Wort. Anonymität ist eine literarische Gaunerei, der man gleich entgegenrufen soll. Willst du, Schuft, dich nicht zu dem bekennen, was du gegen andere Leute sagst, so halte dein Lästermaul. Denn so maßlos gehässig, so tollwütig, so ganz und gar jeder Vernunft beraubt, kann nur ein Jude schmähen. Ein Deutscher bringt derartiges nie zustande. Und mir fielen die Worte unseres großen heimischen Dichters Franz Grillparzer ein, der offenbar ähnliche Erfahrungen mit jüdischen Kritikern gemacht hat. Sie lauten: Der Teufel wollte einen Mörder schaffen und nahm dazu den Stoff von manchem Tiere. Wolf, Fuchs und Schakal gaben her das ihre. Nur eins vergaß der Ehrenmann, den Mut. Da drückt er ihm die Nase ein voll Wut und rief: Lump, werd ein Jud und rezensiere. Und noch etwas fiel mir gleichzeitig wieder ein, die Worte des Mordbuben Kabrinowitsch, der vor Gericht zynisch erklärt hatte, in der Freimaurerei ist es erlaubt zu töten. Töten kann man auf verschiedene Art. Den einen schießt man ab, wie unseren Thronfolger, den anderen sucht man wirtschaftlich umzubringen, wie den Freimaurer Findel, der es wagte, gegen die Juden aufzutreten. Mich möchten sie moralisch ermorden, sie sagen es ja selbst, die allgemeine Ächtung soll mich niederstrecken. Die Brüder Freimaurer sind sich natürlich auch über den Beweggrund völlig im Klaren, der mich zur Herausgabe meines Buches bewog. Dr. Wichtel wollte eben Geld machen. Wäre es mir ums Geldmachen zu tun gewesen, so hätte ich in der Zeit des Umsturzes flugs umgelernt und mich den neuen Verhältnissen angepasst, etwa so, wie es die Brüder Freimaurer zu machen pflegen, die das königliche Kunststück zu Wege bringen, als kaiserliche Räte und festeste Stützen des Thrones schlafen zu gehen und als eingefleischte Republikaner aufzuwachen. Mit einem Buche für die Freimaurerei, herausgegeben zu jener Zeit, da sie gerade die Maske abgeworfen hatte und bewegten Herzens die blutroten Fahnen des revolutionären Proletariats begrüßte, mit einem solchen Buche hätte sich allerdings viel Geld verdienen lassen. Schade, schade, da wäre ich heute wahrscheinlich der berühmteste Maurer ohne Schurz, den die Wiener Großloge gewiss über alle Maßen geehrt und gefeiert hätte. Und es ist nicht auszudenken, vielleicht hätten sie mich sogar zu ihrem Ehrengoi ernannt. Dass man auch eine Sache um ihrer selbst willen betreiben kann, bloß um die Wahrheit zu ergründen, unbekümmert um Hass und Todfeindschaft, das wird das angeblich feinere Gehirn eines Juden nie begreifen. Würden sie sich an ihre schönen Sprüchlein und Lebensregeln halten, so müssten sie natürlich ganz anders handeln. Duldsam achte einer des anderen redliches Schauen und Trauen, heißt es zum Beispiel im Heft 6-7 der Wiener Freimaurerzeitung, Seite 30. Auch Gottfried Kellers schönes Wort wird gerne zitiert: Betrachtet eurer Gegner Schwächen und lernt am besten euch zu rächen, das eigene Unkraut auszustechen. Und der hochehrwürdigste Großmeister Bruder Schlesinger selbst ist es, der seinen Brüdern diesen Spruch ins Gedächtnis zurückruft: Erblicken Sie in jedem, mit dem Sie das Leben zusammenführt, den Menschen, den Bruder, sagt der sehr ehrenwerte zugeteilte Großmeister Kapralik Und wieder ein anderer zugeteilter Großmeister, Hans Neser, will den allgemeinen Hass abbauen. Wenn Sie nun so schöne Grundsätze haben, wenn Aufklärung und Belehrung Ihr Losungswort ist, wenn Sie nach Wahrheit streben und Gerechtigkeit und Duldsamkeit predigen, warum verfolgen Sie mich dann? Warum hassen Sie mich? Warum schmähen und beschimpfen Sie mich in der niedrigsten Weise? Etwa deshalb, weil ich das kriegshetzerische Treiben der romanischen und angloamerikanischen Freimaurerei aufgedeckt habe? Gewiss nicht. Das tun Sie ja selbst. Allerdings nie planmäßig, sondern bloß gelegentlich und nur für die Ohren der Bruder berechnet. Selbst die Wiener Freimaurerzeitung spricht hin und wieder von dem hasserfüllten Kriegstreiben der italienischen und französischen Freimaurerei. Von dem wildesten Kriegshetzer Bruder Roosevelt, der nun in den ewigen Orient eingegangen ist und so weiter. Auch dass ich ihre Geheimnisse preisgegeben hätte, kann nicht der Grund jenes bodenlosen Hasses sein, denn erstens haben sie ja gar keine Geheimnisse, wie sie selbst sagen. Zweitens haben das andere vor mir auch getan, ohne deshalb derart beschimpft und verfolgt zu werden. Und drittens kann man sehr wohl über diese Dinge sprechen, wenn es sich um wissenschaftliche oder sonst ernste Zwecke handelt, sagt Bruder Dr. Otto Henne am Rhün. Der Grund liegt eben anderswo. Der Hass der jüdischen Wiener Großloge und ähnlich zusammengesetzter Großlogen im Deutschen Reiche erklärt sich daraus, dass sich die Rolle des Judentums in der Weltfreimaurerei einer eingehenderen Untersuchung unterzogen und ihre letzten Ziele, Einführung der Weltrepublik unter jüdischer Führung, schonungslos aufgedeckt habe. Das darf kein Freimaurer. Er kann zwar jeder beliebigen politischen Partei angehören, aber er ist, insbesondere in der Judenfrage, zu edlem Maßhalten, ließ Maulhalten gezwungen. Umso weniger natürlich darf ein Nicht-Freimaurer, ein Profaner, diesen wunden Punkt berühren. Wer trotzdem gegen die Vorherrschaft der Juden Stellung nimmt, den suchen sie moralisch und wirtschaftlich zu vernichten. Bruder J.G. Findl musste davon ein Lied zu singen. Meine Vorrede zur 5. Auflage ist fast ausschließlich zu einer Abwehr der gegen mich gerichteten Angriffe geworden. Ich musste mich so ausführlich damit beschäftigen, weil das, was heute mir geschieht, morgen jedem beliebigen meiner Leser geschehen kann, wofern er es wagt, irgendetwas an dem neunmal geheiligten Judentum in oder außerhalb der Freimaurerei auszusetzen. Sofort hat er die ganze Meute auf dem Halse und kann zusehen, wie er sie wieder los wird. Wer mir nicht glaubt, braucht nur einen Versuch zu machen.